Der Friseursalon der Familie Gerard ist in Tulkarem eine Institution. Es gibt ihn seit 1932. Motassem Gerard schneidet gerade einen jungen Kunden. Der Friseur ist Mitte 50, er trägt einen fein gestutzten Oberlippenbart und lächelt viel. Der kleine Salon mit zwei Frisierstühlen ist brechend voll. Vier Männer warten noch darauf, dass sie drankommen. Als der Name Perez fällt, blicken auf einmal alle auf. Und der Friseur lächelt nicht mehr. Perez war verantwortlich für einen tödlichen Angriff auf Flüchtlinge im Libanon. Er hat Siedlungen gegründet, einen Atomreaktor aufgebaut. Dieser Mann hat sich gegen die Palästinenser gestellt. Er war ein Schlachter. Solche heftigen Worte fallen in Tulkarem häufig. Mit Frieden wird der Israeli hier nicht in Verbindung gebracht. Dabei hätte es genau so kommen können. 1994 unterstützte Shimon Peres die Osloer Verträge zwischen Israelis und Palästinensern. Dafür bekam er den Friedensnobelpreis. Doch das Abkommen scheiterte. Tulkarem liegt am Rande des Westjordanlandes. Etwa 60.000 Palästinenser leben hier. Auf einem Hügel der Stadt bekommt man einen guten Überblick. Ein paar hundert Meter entfernt verläuft die Autobahn 6 auf israelischem Gebiet. Dazwischen die Sperrmauer. Im Hintergrund ist die israelische Küste zu sehen. Tulkarem war und ist ein Ort der Gewalt. Von hier stammen Selbstmordattentäter, die sich in die Luft sprengten und Israelis mit in den Tod rissen. Palästinenser starben durch Kugeln der israelischen Armee. Issam Abu Bakr ist der Gouverneur der Region. Auf die Zeit der Oslo-Verträge blickt er mit Wehmut. 1994 sind die Leute auf die Straße gegangen und wir haben für die Oslo-Verträge demonstriert. Es herrschte eine große Euphorie. Wir dachten, die Besatzung durch Israel sei endlich vorbei. Abu Bakr gehört der Fatah-Partei von Mahmoud Abbas an. Der Palästinenserpräsident wird an der Trauerfeier für Peres teilnehmen. Seine Worte stehen im krassen Gegensatz zum Hass, den viele Menschen in Tulkarem empfinden. Mit Shimon Peres verliere er einen Partner für den Frieden, sagte Abbas. Die Region verliere Humanität. Peres hatte bis zu seinem Tod eine eigene Friedensinitiative geleitet, die sich für den Austausch zwischen Israelis und Palästinensern einsetzte. Abu Bakr, der Gouverneur des palästinensischen Ortes Tulkarem, ist etwas zurückhaltender als sein Parteikollege Abbas. Peres gehöre nun einmal zu den Staatsgründern Israels und damit habe er den Palästinensern geschadet. Er sagt aber auch, dieser Mann hat in der israelischen Gesellschaft eine Kultur des Friedens geprägt. Und wer weiß, vielleicht wird diese Kultur fortbestehen und dann irgendwann wirklich zum Frieden führen. Wann das sein wird? Wenn sich Abu Bakr die aktuelle rechtsnationale Regierung von Israel anschaut, dann ist er pessimistisch. Einen mit Peres Visionen, sagt der Gouverneur, den gibt es nun nicht mehr.